Erstes Lindlerer Entenrennen von Infektion überschattet. Am 30.08.2025 wurde gegen 11.37 Uhr im Küttelsbach zu Lindlar eine blaue Ente von einer Tigermücke gestochen. Dabei kam es von der in Seitenlage im Bach dümpelnden Ente zur Übertragung des sogenannten Sideway-Virus, SWV. Dieser konnte aufgrund der Nummerierung und der größeren Einstichstelle in der Ente nachgewiesen werden. Bildmaterial über das Entenrennen in sozialen Medien lässt zudem darauf schließen, dass es sich nicht nur um einen Einzelfall handeln könnte. Wenngleich eine Übertragung auf den Menschen derzeit ausgeschlossen wird und somit keine erhöhte Gefährdungslage für die Öffentlichkeit bestehe, sind BesitzerInnen von Rennenten, die am ersten Lindlerer Entenrennen teilgenommen und diese mitgenommen haben, dennoch gehalten, die Enten auf Einstichstellen zu überprüfen. Sollte sich auf der Unterseite eine solche Einstichstelle zeigen und die Rückennummer zudem Schmierspuren aufweisen, sollte die jeweilige Ente umgehend einer Sondermüllverbrennung zugeführt werden. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve 240, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Endgerät an. News-Headlines gelesen, hier und da reingeklickt. Reingeklickt. Reingeklickt. Endgerät aus. Robbenjäger erschießt gestrandeten Mergelwal auf Sylt. Genehmigt, weil schwach ausgemergelt und krank. Also der Wal. Es ist soweit. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff und die Wale die Erde. Macht's gut und danke für den Fisch. Kranke und Schwache nicht. Die stranden an Stränden oder im Marsch, vorzugsweise, wo ohnehin einiges zum Himmel stinkt. Da fällt's verwesen nicht so auf. Zumindest geruchlich nicht. Zu gucken gibt's schon was. Fischbrötchen? Es ist Montag, der 17.02.2025 und ich stehe hier am Hafen von Hörnum Sylt. Unweit an einer Dalbe dümpelt ein toter Pottwal, den Muschelfischer dort festgemacht haben. Der Kadaver misst geschätzt um die 14 Meter und ist ziemlich prall. Ich muss sehen, dass ich mein Fischbrötchen aufgegessen kriege, denn der Kadaver könnte jederzeit platzen. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, steht der Zutzler am Wasser. Der Wal liegt an Land. Tja, überaus bedauerlich eigentlich, ist schade um jedes Tier. Noch ein paar Jahre, dann gibt's Walgesang nur noch bei Musikstreaming-Plattformen und noch etwas später homosapiales Blabla in irgendwelchen Archiven. Das können die KIen dann zur Selbstlernerfahrung nutzen. Wär's andersrum, hätten die Großsäuger vielleicht noch eine Chance, aber diese Hoffnung liegt mutmaßlich auch schon auf irgendeinem Strand. Doch fort mit den negativen Wellen. Andererseits so, eine Hyperraum-Schnellstraße durch unser Sonnensystem wäre derzeit ja nicht die dümmste Idee. Wenn da nicht die vogonische Dichtkunst wäre. Sofern man Doug Adams Glauben schenken darf, der sich damit zumindest auszukennen scheint, da er vor mehr als 42 Jahren das entsprechende Dossier veröffentlicht hat. Kann auch ein Roman gewesen sein, was weiß ich schon. Derartig tiefe Gedanken sind mir ohnehin fremd, da habe ich's doch lieber seicht. Weniger seicht ist ein anderer Podcast, den ich gerade höre. Nicht mehr mein Land heißt der, hat 6 Episoden und ist hörenswert, wie ich finde, also nur mal so am Ufer bemerkt. Überhaupt seicht. Vielleicht mag ich ja deshalb die Nordsee so sehr, weil die halbe Zeit das Watt auch seicht ist. Außer Hans kommt auf den Sprung vorbei. Der ist mehr so ein wilder Rauertyp und da bleibt oftmals kein Schaf auf dem Trockenen. Oder so ein angeschwemmter Wal. Mutmaßlich will man den ja untersuchen. Wahrscheinlich deswegen. Oder damit er nicht die Außenbänke versaut, keine Ahnung. Wie auch immer. Wenn das schief geht, wird's nicht witzig. Weil lecker. Apropos angeschwemmt. Was ist eigentlich mit Puerto Partida? Gibt's die Insel noch oder ist die mittlerweile untergegangen? Ich bin ja immer noch der Ansicht, das ist so ein Dharma-Initiativen-Dingsi. Die ist damals ja auch ziemlich lost geendet. Wenngleich da ja noch bei Zeiten ein loses Ende unerwartet einen Knoten finden könnte. Und gegebenenfalls einen Jack, der ihn knüpft. Ich merk schon. Zu viele Anspielungen könnten einzelne Hörende möglicherweise überfordern. 240 eigene Konserven sind schließlich schon eine ganze Menge Hörstoff. Auch werden mutmaßlich nur die wenigsten Hörenden all das konsumiert haben, was in Konservenradio Dosenhausen gegebenenfalls Erwähnung fand, findet oder noch finden wird. Unter diesem Aspekt habe ich das Ganze noch nie gesehen. Das kommt garantiert bei jeder Konserve vor, dass die jemand aufmacht, reinhört und an mindestens irgendeiner Stelle denkt: Ey, was laberst du? Vielleicht passiert mir das in 10 Jahren oder so selbst. Dann höre ich mir alle Konserven nochmal an, in der Hoffnung zu verstehen, was ich der Welt damals, TM, sagen wollte. Oder mir. Und wie viele Prognosen und Hoffnungen davon eingetreten sind. Wie die Welt sich damals entwickelt hat. Meine eigene Geschichte aus der Geschichte. Und schon wieder eine Anspielung, die Dekaden später niemand versteht. Nicht so lang hin, nämlich in Bälde, findet übrigens wieder die Ersatz-Nordseetaufe statt. Mit Fischbrötchen und vollem Programm rum. Und auch das sieht geschrieben anspielender aus. Naja, man kann nicht alles haben, wenngleich dort mutmaßlich der eine oder andere Audioschnipsel für euch abfallen könnte. Sofern alles nach Plan läuft und das Leben nicht auf den letzten Drücker alles umschmeißt. Man hört und liest in letzter Zeit öfter von näher kommenden Einschlägen in der Verwandt- und Bekanntschaft. Das saugt. Aber sowas von. Wahrscheinlich bin ich nur urlaubsreif. Dauernd geht was kaputt. Dazu fortwährend Termine, die kurz vor knapp wieder umgelegt werden. Und zu schlechter Letzt grätscht irgendjemand in die Planung, vorzugsweise dann, wenn ich kurz vorm Abklingbecken bin. Ihr könntet mich eigentlich mal kurz bedauern. Das wäre echt lieb. Danke, reicht. So schlimm ist es auch wieder nicht. Schreibt mir lieber eine Postkarte oder Podkarte, zum Beispiel am Weltpostkartentag oder einem diesbezüglichen GC-Event mit Souvenirgarantie. Früher soll es ja auch Souvenirkarten von der Sülztalbahn gegeben haben. Mutmaßlich dann wohl auch von der Wieltalbahn, die neulich mal wieder von sich reden machte. Ich glaube sogar, es war in Hier und Heute so ein regionales Vorabend-TV-Format. Da wurden in Bild und Ton die bekannten Reaktivierungspläne aus dem Sommerloch gekramt. In Farbe und bunt. Konservenradio Dosenhausen hat hingegen keine Kosten und Mühen gescheut, seinen besten Freelancer, Franklancer, egal, auf die Trasse zu schicken. Es handelt sich um keinen geringeren als unseren allseits beliebten Frank Backhaus. Applaus, Applaus, Backhaus! Reicht jetzt. Hallo Frank. Ja, hi. Ruhe jetzt, oder ihr fahrt mit der Dampflok im Rungenwagen durch den Kömpeltunnel. Frank, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich gut hören. Alles klar. Wo befindest du dich gerade? Ich stehe hier am Steinbrecher des ehemaligen Kohlmeier-Steinbruchs, unterhalb an der Verladestation der ehemaligen. Kannst du den HörerInnen gegebenenfalls beschreiben, wie es da ausschaut? Ja, wie würde ich das beschreiben, was ich hier sehe? Ich sehe natürlich Gleise, aber die sind hier auf der gesamten Strecke, die ich hier einblicken kann. Und das sind gut mal 180, 200 Meter vielleicht, völlig überwuchert. Es befinden sich im Gleisbett Dornen, Brombeeren, Himbeere, so wie ich sehe, aber auch schon, doch gut geschossene Bäume, also Buche wächst hier schon auf Hüfthöhe, auch Ahorn, dann das erste Nadelgehölz, das hier im Gleisbett empor geschossen ist. Ja. Wäre dann nach deiner Einschätzung auf diesem Teilstück überhaupt ein Fahrbetrieb möglich? Nein, das sieht überhaupt nicht gut aus. Also wenn es jetzt darum geht, um die Stilllegung oder nicht. Ich würde mal sagen, wenn ich mir diesen Abschnitt der Bahn anschaue, hat die Natur schon längst beschlossen, das hier stillzulegen. Oho, das hört sich ja gar nicht gut an. Hast du noch weitere andere Streckenabschnitte gesehen und wie sieht gegebenenfalls die Prognose für diese aus? Ja gut, auf dem Weg hierhin konnte ich den Rest des Gleises ja auch in Augenschein nehmen. Also ich bin von Weyershagen aus hier herübergelaufen. Und ja, was ist mir da aufgefallen? Zunächst mal ein Bahnübergang, der also mit Sicherheit keiner Vorschrift mehr entspricht. Hier sind die Andreaskreuze überwachsen, teilweise umgefallen. Und im weiteren Verlauf ändert sich die Strecke insofern, als dass die hier noch liegenden Stahlschwellen, ich guck mal eben drauf, diese sind hier von ThyssenKrupp. Hier steht 1939, 1936 auf den Schwellen. Also während hier das Gleis ja noch sehr in Ordnung scheint, also wenn man jetzt mal sich das Gestrüpp wegdenkt, dann haben wir im Verlauf Richtung Weyershagen wechselt das von den Stahlschwellen zu Eichenschwellen. Jetzt soll die Strecke ja etwas über 130 Jahre alt sein und ich glaube, dass einige dieser Schwellen noch aus der Gründerzeit der Strecke stammen. Die sehen nämlich ja nicht nur gerissen aus, auch teilweise mittendrin gebrochen. Ich weiß gar nicht, wie die Verschraubung da überhaupt noch Halt drin findet. Und ja, meine Vorstellungskraft endet an der Stelle, wie man da, wenn hier Güterverkehr stattfinden soll, mit Güterverkehr und den Achslasten, die damit zusammenhängen, diese Strecke betreiben will. Ja, was denn jetzt? Stilllegung oder nicht? Wie würdest du das denn jetzt mal zusammenfassen? Also das bleibt mit Sicherheit spannend, das zu beobachten, wie da die Verhandlungen jetzt weitergehen, ob die Strecke dann endgültig stillgelegt wird oder nicht. Ich bin der Meinung, hier gibt es Anzeichen dafür, dass die Strecke bereits stillgelegt wurde, zumindest von Mutter Natur. Ja, und damit zurück ins Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Vielen Dank, Frank, für die Sichtung der Strecke und deine Einschätzung. Kommen wir zu was anderem. Zum Beispiel die Lindlarer Steinbrüche auf dem Brungast. Dort, wo der älteste Wald der Welt im Bergischen Land stand, wo in Millionen Jahren Meeresbodensediment zu Grauwacke reifte und sich auffaltete. Die am Rande bemerkt, einer benachbarten reichen Hansestadt namens Wipper für zu teuer war, weshalb sie stattdessen Steine aus Indien importierte. Wo in Millionen Jahren Meeresbodensediment zu Grauwacke reifte und sich aufhaltete. Wo der Legende nach vor Monden Schauspieler in einem Teich in einem Steinbruch darstellten, mit Steinsäge schlampanschten und die wohltuende Wirkung bemerkten, weshalb es jetzt Seife mit der einzigartigen Essenz aus Urpflanzengestein des ältesten Waldes der Welt im Bergischen Land gibt. Zumindest wird es so beworben. In diesem Lindlar, wo sich just vor wenigen Tagen Hungerspielszenen abspielen sollten, die mutmaßlich und unter anderem Ende 2026 ihre Premiere erreicht haben könnten, wenn, ja, wenn das oberbergische Wetter mitgespielt hätte. Denn das ist ähnlich dystopisch wie die Tribute von Panem, Sunrise on the Reaping selbst. Vorausgesetzt, der Regen hört vor der Ernte auf. Oder es gibt eine Missernte, alle haben Hunger und der Kreis schließt sich erneut, während ein alter Basthölpel übers Feld fliegt. Oh, wenn das der Thorsten Sträter rezitiert hätte, wie viel mehr Wirkung und Tiefe hätte der Absatz doch gehabt. Prominente wie Ralph Fiennes, Finnes, was weiß ich, wie der heißt, Glenn Close, Kieran, Kyron, Culkin und Ellie Fanning sollen mitspielen. Wie spricht man solche Namen aus? Kann man das nicht in Lautschrift dahinter schreiben? Sollen mitspielen in diesem Film, wo die eine oder andere Szene an den alten Steinbruchresten im Wald geplant war. Im benachbarten Steinbruch herrschte derweil normaler Betrieb. Heute, am Mittwoch, den 10.09.2025, bessert sich das Wetter. Da sollten dem Dreh der letzten Szenen nichts mehr im Wege stehen. Das meiste wurde ja ohnehin in Duisburg gedreht. Ich mutmaß im Landschaftspark, aber was weiß ich schon. Wobei die eine oder andere Szene im Steinbruch vielleicht gestrichen wurde. Unbestätigten Gerüchten zufolge wurden wohl Hütten aufgebaut, die beim Dreh brennen sollten. Deswegen hatte man angeblich die örtliche Freiwillige Feuerwehr engagiert. Nicht zum Brandstiften, das konnten die allein, nein, zum Löschen. Blöd nur, dass die bereitstehende Feuerwehr die Information zum Löschen wohl erst bekam, als die Kulissen schon brannten. Infolgedessen es zu einer vermeidbaren Verzögerung kam, weshalb die Hütten am nächsten Drehtag nicht mehr verwendbar gewesen sein sollten. Mutmaßlich und gerüchteweise wohlgemerkt. Auch soll Schloss Ereshofen in diesem Teil des Epos zu sehen sein. Was erklärt, warum letzten Samstag am Schloss und auf dem gegenüberliegenden Parkplatz viel zu sehen war. Catering, Maske, Autos, Wohnwagen und zu viele zu gut gekleidete Personen, die die Straße querten. Wir fuhren zufällig auf dem Weg zum Küchenplaner vorbei und meine Holde mutmaßte Dreharbeiten. Ich hätte jedoch eher an eine deutsche Frühabendproduktion gedacht. Mord mit Aussicht hatte ja eh in der Umgebung auch schon einige Drehorte. Warum in die Eifel schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Doch weit gefehlt. Hollywood im Oberbergischen, selbst in Schmitzhöhe, westlich von Lindler und Gemeinde zugehörig, wurden angeblich einige Szenen aufgenommen. Lindler, steinreich und selbst in Hollywood bekannt, wohnen, wo andere Filme drehen. Bis zum 17.09. wurden übrigens rund 4000 Komparsen gesucht. Laut Artikel das genaue Gegenteil von mir. Schlank sollten sie sein, des Hungers wegen, und ohne Tattoos und Piercings an sichtbaren Stellen. Ebenso wenig seien sichtbare Narben erlaubt. Wer hätte gedacht, dass sowas in einer dystopischen Welt nicht vorkommt, in der ein junger Hamish Abernathy der Hauptprotagonist ist? Tja nun, ist dann wohl so ein Prequel vom Mockvogel oder so. Wir werden es erleben. Nicht erleben werde ich definitiv das Sirenieren eines meiner mobilen Endgeräte am Warntag. So mutmaßte ich zumindest, bis sich diese Vermutung bestätigte. Pünktlich um 11 Uhr am 11.09.2025 klingelte und bimmelte es allüberall. Sirenen setzten ein und überall standen plötzlich Menschen zusammen, blickten auf ihre Handys und wirkten irritiert nervös. Ich so: Heute ist Warntag. Die so: Ach so. Aufatmen. Ja, ja. Tags zuvor wurden Drohnen aus Russland oder Belarus, völlig egal, über Polen abgeschossen. 19 Stück. Eine fiel oder Trümmerteile in ein Haus. Die Leute können da nicht mehr wohnen. Polen rief Beratungen nach Artikel 4 des NATO-Vertrags ein und die Lage an der NATO-Ostflanke verschärfte sich. Angesichts solcher Informationen fällt so ein Warntag schon mal aus dem Fokus, was wiederum bei einigen Mitbürgern zur Verunsicherung führte. Ich so: Gleich kommt noch Entwarnung. Die so: Ach so. Weiteratmen. Geht doch. Solange hier keine Düsenjäger in Zweierformation und Überschalltiefflug übers Land brettern, mache ich mir keine Sorgen. Das hatten wir in meiner Kindheit. Phantom hießen die und die Überschallschleppe rumste ordentlich. Genau wie die Sprengungen im Steinbruch. Gefühlt einmal täglich klirrten die Fenster, aber irgendwann hörte beides auf. Der Überschallflug über besiedeltem Gebiet wurde verboten und im Steinbruch zogen die Bagger ein. Wenn's da jetzt rumst, ist es entweder Feuerwerk oder Hollywood. Apropos Überschall. Kennt ihr den Wolkenscheibeneffekt? Das ist das Auftreten einer Wolke aus Wassernebel in Form eines flachen Kegels um Flugkörper, die sich mit Überschallgeschwindigkeit bewegen. Das Flugzeug erreicht Schallgeschwindigkeit. Es bildet sich eine Stoßwelle, eine plötzliche Druckänderung. Dadurch kühlt die Luft davor ab und die überschüssige Luftfeuchtigkeit kondensiert in winzigen Tröpfchen, Nebel quasi. Diese Wolke aus den Tröpfchen umgibt nun die Stoßwelle. Sobald die Stoßwelle die Wolke durchbrochen hat und die Unterdruckzone ebenfalls durch ist, herrscht schlagartig wieder Normaldruck und Umgebungstemperatur und die Wolke löst sich durch Verdunstung auf. Puff, Knaller, oder? Suchmaschiniert das ruhig mal, da gibt's coole Bilder. Auf freier Pläne werdet ihr das nämlich nur äußerst selten bis nie sehen. Außer vielleicht an Rotorspitzen, sofern diese Schallgeschwindigkeit erreichen bzw. durchbrechen. Warnung: Guckt nicht aufs Rasenmähermesser. Das schafft in der Regel nur ein Drittel der benötigten Messerspitzengeschwindigkeit. An dieser Stelle könnte jetzt diese Konserve enden. Eigentlich. Es gab bereits kürzere. und knackigere, möglicherweise sogar seichtere. Das liegt bekanntermaßen im Ohr der Hörenden. Uneigentlich war aber Wahl mit anschließendem Sonntagsschrittieren. Doch hört selbst. Es ist Sonntag, der 14.09.2025 und ich befinde mich schwer atmend auf Höhe des Steinbruchs im Brungast, kurz vor der Stelle an der Eremitage, wo die neue Leitplanke nebst Geocache ist. Irgendwo hier waren ja jüngst die Filmaufnahmen, von denen ich eben sprach. Und ich wollte mal gucken, ob sich da vielleicht noch was zeigt. Blöd, ich hatte eine Regenjacke mit, beziehungsweise habe sie noch mit. Die habe ich mir jetzt umgebunden, weil zu warm, da wo die Sonne scheint. Aber hey, ich war eben wählen mit der Holden. Die ist übrigens auch dabei, aber ein gutes Stück weit hinter mir. 70 Meter oder so. Sie hat sich vielleicht noch an Brombeeren gütlich getan, die hier am Straßenrand in einer moderaten Höhe wachsen. Irgendwas pfeift hier innervierend. Ich tippe auf den... Ach, cool. Oben an der Steinbruchkante scheinen noch Dixie-Klos zu stehen. Das ist ja spannend. Siehst du da oben? Dixies. Dann sind wir ja richtig. Wir waren eben wählen. Und es war heute anders als sonst. Es gab ja 4 Zettel hier für Bürgermeister, Landrat, Vertretung im Kreis. Vertretung irgendwo. Also man musste 4 Kreuze machen. Als wenn es das nicht alles wäre, ja, hatten sie jetzt auf einem Stockwerk im Wahlbüro auch noch 2 Wahlkreise. Das auseinanderzuhalten, auch sehr schwierig. Und dann gab es da noch diese Briefwähler, die es nicht geschafft haben, das abzuschicken oder einzuwerfen. Und die standen dann da auch noch rum und diskutierten, was sie denn jetzt machen sollten. Ist ja nicht so, als hätte das in dem Beipackzettel zur Briefwahl gestanden. Ja, und letztendlich war dann da diese Schlange der Leute vor den Wahlkabinen und 4 Kreuze, ohne zu wissen, was man will, das überfordert Menschen. Gut, zumindest gehen sie überhaupt mal hin und wählen. Aber ja, es schien kompliziert. So, aha, Blick in den Steinbruch. Weil die haben da ein bisschen breiter abgekippt. Lockst du gerade einen Cache? Ah, cool. Ja, sie war beim Legen nicht dabei. Was haben wir denn hier? Neue Pumpenanlage. Aha, Schaltkasten, Pumpendeckel. So, auf dem Parkplatz stehen einige Autos und da vorne scheint noch einiges abgesperrt zu sein. Haben die etwa den Steinhauer Pfad immer noch abgesperrt, dass man da nicht hin darf? Da bin ich ja mal gespannt. Vielleicht steht das Filmset noch, man weiß es nicht. Oder haben sie die Absperrung nur seitlich weggeräumt? Ich begebe mich ins Reich der Spekulationen. Sind noch ungefähr 80 Meter berghoch. Möglicherweise, ja, es ist ein typisches Bauzaunelement. Mit schwarzer Folie und da ist ein Schild dran. Aber es sieht auf Seite geräumt aus. Nee, der Weg selber ist nicht abgesperrt. Ist ein Stück Mietzaun, dem Schild nachzuurteilen. Ja, und dann gehen wir doch mal hier rein. Hallo. Moin. Ja, also der Weg sieht aus, als wäre hier Wasser gelaufen, aber nicht, als wären sie hier mit schwerem Gerät gewesen. Entweder so mussten einiges tragen. Derzeit noch keine Reste von Trassierband. Also irgendwie alles wie normal. Also das, was man hört, könnte noch irgendwo ein Kompressor sein. Aber möglicherweise treibt er die Pumpe unten im Steinbruch an. Wenn es geregnet hat, sollte da ja eventuell der Wasserstand nicht zu sehr steigen. Aber ansonsten alles wie immer. Wir hatten gestern zufällig Oktoberfestbier im Getränkeshop. Und Oktoberfestbier im Getränkeshop, da habe ich mir dann gestern mal was gegeben. 1-2 halbe. Und siehe da, man merkt es dann heute schon ganz gut. Hier ist trassiert. Siehst du was? Nö, an der Hütte, also alles, wie es sich gehört. Wir sind jetzt an der Station 8 des Steinhauer Pfads. Arbeitswelt der Steinhauer, ja, Thema Staublunge. Und hier ist ein abgerissenes Trassierband. Ja, das Problem hier ist ganz einfach, wenn du hier in diesem Steinbruch irgendwo auch nur die Hand ins Laub steckst, dann ziehst du die voll mit Zecken wieder raus. Also es ist hier ein Zeckenparadies. Und wenn ich mir überlege, dass ich hier hätte drehen müssen, hätte mir nicht unbedingt gefallen, egal wo, außer vielleicht im eigentlichen Steinbruch selber. Da wäre es mir dann Wumpe gewesen, weil da ist ja alles umgeräumt. So, die ganzen bunten Steine hier, ihr erinnert euch, ich hatte mal irgendwann drüber geredet, wie das mit den Ukraine-Steinen ist, ne? Die ganzen gelben Steinchen, die wurden hier irgendwie zusammengeräumt und jetzt auf einen Haufen gelegt. Ob das in diesem Rahmen gelaufen ist, keine Ahnung. Aber es war mal breiter verstreut. Dennoch höre ich da, das könnte auch ein Baggermotor sein. Mal gucken. Es gibt hier irgendwo einen kleinen Weg bis zur Abbruchkante. Und da, ja, das ist ja nicht mal eine richtige Abbruchkante, da kann man über einen Zaun klettern. Ja, als hätten sie es hier ein bisschen freigeschnitten, aber ich sehe hier nicht freigeschnitten. Nein, aber jetzt nicht im Zuge dessen, aber dass der Weg hier so unbefestigt darunter fällt. Ja doch, der war immer schon, aber hier stand mal mehr Zeug und hier ist irgendeiner runtergegangen, kannst du sehen, ne? Also irgendwas, ja, wir sind auch dieses Stück lang nicht mehr gegangen, davon ab. Hier vorne haben welche eine Jurte gebaut, vielleicht benutzen hier Leute das als Spielplatz, wir hören ja auch Kinder, aber das ist auch schon älter. Aber die Blätter sind noch mittelfrisch. Also die sind jetzt noch nicht extrem vertrocknet. Lange ist das noch nicht. Ich gucke mir jetzt nicht die Sägeschnittkanten an. Aber es wirkt hier doch ein bisschen anders als sonst. Naja gut, man erwartet jetzt, dass es hier anders ist. Also denkt sich das Auge das auch ein bisschen so. Ja. Genau. Wie gesagt, also wenn hier richtig was gewesen wäre, dann müsste das hier auch auf dem Boden ganz anders aussehen. Ja. Ja, aber auch um da reinzugehen. Ich meine, du musst damit, wenn... Ja, auch selbst wenn du Sets machst. Ach, hier vorne ist wieder ein Trassierband. Und Zaun. Da sind auch irgendwelche Hütten, die sind da normalerweise nicht. Achtung, Videoüberwachung. Ja. Ja, dieses Blechdach da, das gehört da eigentlich nicht hin. Das ist das Filmset da. Bitte nicht über den Zaun steigen, Zutritt verboten. Ja. Schon moderne Gasflaschen. Wie gesagt, das ist ja eigentlich die Stelle, wo man sonst rüber geht. Deswegen, dann sind das wohl diese Art Hütten. Aufgebaut nach dem Abfall. Keine Ahnung. Ja, also was man hier sieht, das sind Holzhütten mit Gas, was auch immer. Ich gehe mal an der Seite hin. Hier ist nichts abgesperrt. Hier sind keine Verbotsschilder, hier ist nichts. Also wir haben ziemlich viel Ilex ist hier. Ich würde da ja gerne mal gucken, weil ich neugierig bin. Alles für euch. Frau, wo ist sie? Da kommt sie. Einmal nehmen bitte. Da wollen wir noch mal gucken gehen, was wir hier haben. Denn ich muss hier mal eben drüber. So, weil das ist eigentlich so die Stelle, wo wir in der Regel normalerweise auch aufs Steinbruchgelände gegangen sind. Und wie auch immer, Hütten im Western-Style, Holzhütten mit Blechdächern, die sind hier relativ neu. Und ich höre da auch Stimmen. Ich mache mich hier mal wieder vom Acker. Huhu. Da käme man auch über den Steinbruch selber hin. Also die üblichen kleinen Holzhütten mit Veranda, so hat man sie halt gern aufgebaut. Mal gucken, wann sie sie abbauen. Ja, spannend. Also, das ist das Holzhütten-Ding. Ja, vielleicht haben sie hier nur die Feuerwehrschläuche gelegt, damit sie von hier löschen können. Angebrannt sehen sie jedenfalls nicht aus. Hier haben sie einen Zuweg gemacht, ganz einfach, weil du von hier halt direkt drauf kommst. Schön viel aufgeschüttet. Hier ist es jetzt matschig. Okay. Aber Betreten des Geländes auf eigene Gefahr. Hier sind wir, meine ich, auch schon mal rüber, ne? Unterm Zaun durch oder so. Ja, es ist ja nicht prinzipiell verboten. Und dass man da jetzt Videoaufnahmen macht, ich gehe nicht davon aus, hier auf dem Weg, sondern ja, hier ist das Feuchtbiotop mit den Unken. Vielleicht kriegt auch das jetzt eine höhere Bedeutung in einem Hollywood-Film. Wer weiß das schon. Aber ich denke, die werden da die Hütten filmen, dass halt keiner in die Hütten reingeht oder so. Vielleicht ist da noch irgendein Krempel drin. Weiß der Geier. Da ist das schon verständlich. Hier ist noch Steinhauerpfad. Sieht hier ziemlich ausgetreten aus im Moment. Kann am Wasser liegen. Vielleicht sind sie auch hier alle noch mal gegangen. Ich gehe jetzt hier auch noch mal her. Möglicherweise war hier mehr als sonst. insbesondere hierher. Sehr viele Wanderschuhabdrücke. Ich hoffe, alles nicht zu zeckenlastig. Wie gesagt, das ist mies hier immer. Da könnte was gestanden haben, aber reine Mutmaßung. Na, ich denke, hier haben die wahrscheinlich nichts gemacht. Da ist jetzt meine Mutmaßung auch im Hinblick, weil die unten an diesem Eingang zum, weißt du, wo die Auffahrrampe zu diesem Feuchtbiotop ist. Ja. Da ist in Richtung der Steinbruchvertiefung, wo auch der See ist, Abraum hingeschüttet worden. Das heißt, die haben das Ding verbreitert. Ich gehe davon aus, dass die da mit dem Filmset raufgefahren sind. Und damit da keiner versehentlich die Kante runterknallt und das ein bisschen breiter stabil ist für große Fahrzeuge, haben sie wahrscheinlich das da gemacht und die werden dann aus dem Steinbruch raus dahin gefahren sein. Da müssten wir halt mal bei Zeiten im Steinbruch gucken, wie sich da die Wege verändert haben. Der Steinhauer Pfad. Könnte man ja noch mal Freischneider durch, ne? Auch so untypisch, ne? Diese Laubhaufen hier, kreisrund. Jetzt hätte da einer hingefegt. Ja, es ist heute ein sehr schöner Tag eigentlich dafür. Die Sonne bricht so stellenweise durch. Und die Lichter werdenden Baumkronen lassen das Licht durch in die tiefen Löcher, die die Steinhauer damals gegraben haben, um an die Steine zu kommen. Das sind ja hier lauter so Kuhlen. Wer schon mal hier war, weiß das. Und genauso gegenüber den Kuhlen, die Abraum halten, eigentlich sehr schön. Uneigentlich. Mal gucken, ob da einer geht. Jo. Hallo. Hallo. Hallo. Hoch ist immer einfacher als hier runter. Alles erdig, schlammig, laubig. Und wenn du Pech hast und kein gescheites Schuhwerk hast, hier ist ein ganz fieser Knick, dann kannst du ganz ordentlich verkacken. Deswegen ist hier alles auf eigene Gefahr. Und wie gesagt, wenn du dich hier auf den Hintern setzt, dann ist er voller Zecken, mutmaßlich. Aber jetzt bin ich schon unten. Das ist so diese berühmte Treppe. Da geht es dann auch noch in einen seitlich in einen Bruch, wo früher eine Station des legendären Bobby-Bohne-Caches lag. Sehr, sehr schön hier. Es war auch ein sehr schöner Cache, war der erste, der hier im Steinhauer Pfad lag. Ein Multi. Eigentlich war es ein Multi oder ein Mystery, ich weiß gar nicht. Aber toll. Einer der ersten, die ich gefunden habe. War ein Multi. Ja. Ja. Genau, Frau sagt, es war ein Multi. Ja, was kostet die Milch, war ja damals das Bild. Ja, da war ja dieses Bild hinten in Dürscheid auf dem Haus mit dieser Kuh und dieser, so ein Werbebild. Das war das. Nee, sehr, sehr schön. Also, auch heute ohne Cache kann ich jedem nur empfehlen, guckt euch das hier ruhig mal an. Jetzt, wo Lindlar weltberühmt wird. Vielleicht steht ja die Lindlarer Freiwillige Feuerwehr im Abspann. Wow. So, hier ist ja so eine typische Ruine einer, ja, hier war wohl mal so eine Steinhauerbude. Das war wohl eher die Tür. Aha. Du kannst auch gerade stehen, wenn du willst. Ah, okay, du willst doof aussehen. Dann beug dich wieder nach vorne. Sehr schön. Ja, also groß war es nicht. Lass es mal so 4 Meter mal 5 Meter gewesen sein. Aber die Wände hatten schon eine gewisse Dicke. Das sind locker mal 80 Zentimeter, ne? Dreilagig dicke Bruchsteine. Hübsch haben sie es hier. Ja, und da war dann irgendwie ein Dach drüber. Hier neben steht hier ein Schild. Dann ging es tä. Dann gingen alle Kerls aus dem Bruch. Einer steckte eine Zündschnur an und es dauerte nicht lange, da gab es einen Knall und die Steine und die Dreckballen flogen im ganzen Bruch herum. Tä, tönte es da wieder. Wir konnten wiederkommen. Jetzt nahmen die Räumer ihre Schaufeln in die Hand und warfen Erde auf die Kippwägelchen, die sie dann fortfuhren. Die guten Steine fuhren sie zu den Stößern und Kippern. Die machten Bord- und Pflastersteine daraus. Genau, so war es damals. Es machte tä. Habe ich ja eben auch schon erzählt. Entweder Phantomjäger in Zweierformation, überschallmäßig, rabum. Oder nach dem tä, rabum. Und dann klirrten die Scheiben. Damals. in meiner Kindheit. So sah es aus. Das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Hunde bitte zwingend an die Leine. Wertvoller Landschaftsraum. Was denn jetzt? Bitte oder zwingend? Hier unten hatten sie dann auch eine Absperrung. Das heißt, die haben hier wohl das ganze Stück, alle Zugänge dicht gemacht. Ja, aber... Obwohl die Spaziergänger gehen durchs Bild, also im Hintergrund durch den Wald. Ja, ja, das wäre natürlich doof. Ja, ja, und labern vielleicht noch, ne? Und aber das ist ja in der Synchronisation, ist das ja dann raus, weil die Tonspur ist ja dann weg. Dann hast du nur noch so, aber trotzdem, ne? Ich meine, klar, die ganze Umgebung, die ist ja dann da. So, wir sind jetzt auf dem normalen Waldweg. Ja, hatten sie dann auch dicht gemacht. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, die Leute gehen einfach mitten durch den Wald. Wir haben hier keine Wegepflicht. Ja, aber das ist im Steinbruch halt schwierig. Es ist nicht unbedingt schwierig, aber das macht hier halt keiner wegen der Zecken, ne? Klar. Ja, das macht auch so keiner. Und dann hat es ja auf einmal so ein... Also da geht man schon auf. Weiß ich nicht. Ich bin ja hier streckenweise auch schon so durch. Oder da, wo du kein Brombeergeschiss hast, sondern noch Nadelwaldbereich, da kannst du ganz problemlos gehen. Und solche Stellen gibt es ja auch. Den ganzen Steinhauerpfad haben sie abgesperrt. Wie ich hörte, soll da wohl auch Security gewesen sein. Also die haben nicht nur die Schildchen hingestellt, sondern auch Leute dazu. Was wir noch machen könnten, wäre einmal oben zur Aussichtsplattform hoch. Weil die Aussichtsplattform, da muss wohl auch irgendwas gewesen sein. Auch hier, Bauzaun, sind wir ja auf der richtigen Spur. Aber da haben wir noch Glück. Normalerweise ist hier wesentlich mehr Wasser auf dem Weg. Da sind die Pfützen größer, dass man so umgehen muss. Hier geht's ja jetzt. Wir kommen zur zweiten Audiostation. Die ältere Gehörschaft erinnert sich. Und am Ende dieses Weges, dieser Sackgasse, ist die Aussichtsplattform, die in der Regel wenig Aussicht gibt, weil sie zugewachsen ist. Das heißt, da liegen Bruchsteine, über die man dann in den Steinbruch gucken konnte. Was aber jetzt nicht mehr geht, weil dort die Vegetation hinter den Steinen doch stark zugenommen hat. Das heißt, selbst wenn ich mich hier drauf stelle, kriege ich mutmaßlich nichts zu sehen. Reichst du mir eine Hand? Bitte, ich fühle mich heute ein wenig wackelig. Bedankt. Ja, und hier sieht man nichts in die Richtung. Hier könnte man höchstens mit einer Drohne was machen. Von hier oben, das ginge. Wobei man hier theoretisch nicht fliegen darf, in gewissen Höhen, weil das Krankenhaus, das ehemalige, jetzt Ärztezentrum in der Nähe ist. Und da gibt es einen Hubschrauberlandeplatz. Es gibt hier noch einen Weg. Man hat hier die Stacheldrähte sehr zusammengerafft. Der Weg sieht an sich eigentlich recht gut aus. Und da gehe ich jetzt mal hin. Würdest du mal freundlicherweise das hier anheben oder aufpassen, dass ich nicht mit dem Shirt hängen bleibe? Das ist eins meiner schönen Shirts. Wäre ja schade. Danke. Dann gucken wir mal. Was einem hier begegnen kann, das sind Wildschweine. Denn hier liegen Eicheln auf dem Boden. Und wir haben seitlich Jungwald, Dickungen. Das wäre dann strategisch nicht ganz so schlau. Aber ich sehe noch nichts. Und ich rieche auch noch nichts. Dann gucken wir mal, wohin dieser Weg mich führt. Hier sind noch einzelne Grasrispen drauf. Schöne kleine Lichtung. Vom eigentlichen Weg sind wir jetzt so, ich schätze mal, 80 bis 100 Meter weg. Ich kann da den Stacheldraht sehen, der am Steinhauerpfad entlang geht. Über den Ort hinweg hallt der Lärm der Fußballspielenden und der Zuschauenden. Nett haben sie es hier. Sumpf, aber der Weg ist da. Okay, jetzt habe ich eine ganze Menge Spinnweben im Gesicht. Ergo ist hier wohl heute noch niemand hergegangen. Eben aufpassen, dass ich hier nicht in den Sumpf falle. Dann haben sie hier noch, was ist das? Ist darüber. Zwei dünne Birkenstämme abgeknickt, liegen beim Weg. Der, ich bin gespannt, wo er hingeht. Hier ist noch eine 8 auf dem Baum gemalt. Der ist hier sogar recht breit. Als wäre das hier mal ein Weg gewesen, wo man auch mit Unimux oder Treckern fahren könnte. Das ging sogar mit meinem Auto. Relativ eben, mit Wiese bewachsen, aber keine frischen Fahrspuren. Und es geht bergab. Ja, wenn, dann kommen wir unten irgendwie in Richtung Altenlinde. Dann gehen wir Altenlinde runter. Wir waren ja hier oben auf dem Ding gewesen, also egal. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt Bock, da wieder zurückzugehen. Hier wird jetzt die Wiese feucht. Wenn wir natürlich jetzt gleich an so einem Biotop stehen, ne? Da müssen wir gucken. Das wäre dann doof. Aber der Weg, der ist mir hier so breit. Und das hier scheint also ein Wechsel für Wild. Oder hier gehen ab und zu wirklich mal Leute her. Möglich wäre es ja. Jetzt sind wir nah am Steinhauerpfad. Bitte nicht über den Zaun steigen. Lebensgefahr. Überall im Bereich der Abbruchkante. Sagen wir es mal so, ich weiß, wo wir sind. Auf dem Steinbruchgelände, direkt auf dem Weg. Da guck, also das ist im Endeffekt hier der Nebenbereich mit Grillplatz und allem. Das ist ja interessant. Hier war auch mal ein Trassierband. Genau, und diesen Grillplatz, den haben wir ja schon mal fotografiert. Irgendwann. Hübsch haben sie es hier. Irgendwas hat mich jetzt gestochen. Guck mal, da und hier. Stimmt was, was da rein kann. Einmal ein Stein mit einer Innenblase und hier das andere Stück. Man sieht die Bohrlöcher. Die Bagger weg oder ein paar Wände davon. Ja. Ja, oder die sind von hier oben in den Wald gegangen, weil man von hier am besten reinkommt. Ja, wir sind auf der anderen Seite, auf dem anderen Kamm des Steinbruchs, in der Nähe der Abbruchkante und quasi auch oben auf der Höhe gegenüber dem Steinbrecher, den sie aufgebaut haben. Von hier hat man einen Blick auf das aufgebaute Filmset da oben und ich mutmaße, wenn man von hier guckt an einem Gebäude, ja, da sind die Fensterlöcher relativ schwarz. Also ich mutmaße, dass es da gebrannt hatte oder dass da die Geschichte mit dem Feuer war, wo gelöscht werden sollte. Aber wir werden von hier jetzt runtergehen. Ich meine, theoretisch käme man jetzt auch durch den Steinbruch dahin, wenn man das wollte. Es sei denn, die haben da vorne, wo es da hinten hochgeht, jetzt nicht noch unbedingt zwangsweise eine Absperrung auf den Steinbruchweg gepackt. Und ja, der Steinbruch ist videoüberwacht, das weiß man. Aber schön, dass man hier noch was sehen konnte. Ob sie den Scheiß jetzt da stehen lassen? So nach dem Motto, wenn sie es nicht abbauen müssen, dann dürfen das die Steinbruchleute nutzen. Wäre ja eine Win-Win-Situation, ne? Könnte man irgendwas lagern oder auf Klo gehen, wäre ja okay. Oder auch Pause machen, genau. Ich gehe mal davon aus, die Bauzäune werden sie noch wegschleppen. Naja, was jetzt natürlich doof ist, ist, wenn die Bilder im Vorfeld ins Netz gelangen. Hui, hui, hui, hui, hui. Dann hätten sie wegmachen müssen. Und wie gesagt, ich gehe so davon aus, dass das so marginale, kurze Dinger sind. Solange du die Schauspieler nicht hast und gerade die, vielleicht waren auch nicht die guten, also die Hauptdarsteller hier, vielleicht war es wirklich nur für einen kurzen Schwenk. Also im Endeffekt sind das ein paar Sekunden, die zu sehen sind. Also ich kann mir schon vorstellen, weil die Dinger ja doch ein bisschen besser aufgebaut sind, nicht nur einfach so Pappwände, dass das vielleicht so ein Ding ist, die kommen hier durch, auf dem Weg, ich weiß ja nicht, was sie da machen, weißt du, oder beim ersten Hungerspiel, die kommen hier durch und die Protagonisten, die müssen irgendwo Nacht lagern oder so und dann gehen sie da rein, klar. Ja, und die, das macht aber das ist halt, anders und das ist genau, so die Kulisse, wo sie reingehen. Und dann zeigen sie mal, wow, wie du durch die Tür kommst, dass die gar nicht hier waren. Guck dir mal da unten die dicke Scheibe an, ja, die große. Ja. Da kannst du dich mal nebenstellen. Da kann man mal sehen, wie groß hier so eine Steinsäge ist. Das ist ja der Knaller. Peng! Ich schätze mal, die hat locker 3 Meter, oder? Da haben sie da vorne eine Grablampe stehen. 3 Meter locker. Das ist ja der Hammer. Keine Ahnung, ob sie hier die Seife schöpfen, aber das ist natürlich so ein typischer Schlammabsetzteich. Vielleicht ist das ja hier der neue Schlammabsetzteich und hier wird die Seife geschöpft. Nee, die nehmen hier wirklich das, oder die schütten hier das Sediment ab. Kann ja sein. Auch da vorne, das haben sie jetzt hier so breit gemacht. Die Wege, die werden hier immer breiter. Das ist neu, weil das war hier. Ja. Holz für die Häuser musste ja irgendwo hergefahren werden. Ja, aber nicht zwangsweise hier. Die sind hinten hochgefahren. Ist das da so eine Pläne? Entweder das wird jetzt Lagerfläche, dass sie da mehr Steine lagern können. Da oben liegt ja jetzt auch mehr. Ich glaube nicht, dass sie die Wand noch mal aufbauen. So. Nee, aber die ist ja da. Ja, und wie ihr jetzt sicherlich schon gehört habt, sind wir auf dem Steinbruchgelände jetzt gleich in der Nähe der Steinsägen. Man hört gar nichts, als wären die alle aus. Verwunderlich. Aber vielleicht ist auch nur diese eine Halle hier im Weg und dämmt das Geräusch der Sägen in den anderen Hallen. Ach, da läuft sie ja. Wer hätte es gedacht? Nein, die laufen auch sonntags. Habt ihr ja oft genug gehört. Der ist aber jetzt mal ein ganzes Stückchen zu weit nach hinten gefahren. Aber silbernes Auto, ich habe ja so eine Theorie, ne? Silbernes Auto, also silberne Autos, sind ja in der Regel immer irgendwo verbeult, ab einem bestimmten Alter. Das scheint so eine Gesetzgebung zu sein. Und jedes Mal, wenn ich ein silbernes Auto sehe, gucke ich, ob es irgendwo eine Beule hat. Und es ist tatsächlich in den meisten Fällen so. Jetzt werden wieder einige Hörende sagen, ah, wie, was, nein. Stimmt nicht, mag ja bei ihren Autos sein, aber achtet mal drauf. Und selbst hier auf dem Steinbruch, die Steinbruchfahrzeuge, da wundert es mich dann aber auch nicht wirklich. Aber mitten auf dem Kofferraum oder so, es ist halt so, ne? Ja, das war so gesehen der Sonntagsspaziergang. Und ich habe 9300 Schritte. Yay! Das heißt, bis nach Hause werde ich da doch über den 10 sein. Alles schick. Und das ist ja dann auch gut. So, wir gehen jetzt die Straße runter. Wieso liegt hier so viel Glas auf der Straße? War das nicht. Da bin ich ja gespannt. Ich hatte ja im Fediverse geschrieben, wenn wir die Drehorte im Steinbruch gefunden haben und wissen, was sie denn da gedreht haben, also irgendwann ab Ende nächsten Jahres kommt der Film ja dann voraussichtlich in die Kinos, dann könnte man da ja die Szenen nachstellen mit Filmgrößen wie Der Holden, K1, K2, Meine Wenigkeit und wen wir dann sonst noch so haben, wenn die Dinger dann noch stehen. Oder wenn wir jetzt Bilder haben, machen wir die einfach so im Greenscreen dahinter. Das wäre doch was. Ich meine, die Dinger sehen natürlich so ein bisschen so aus, diese Hütten, als wären die schon 5-mal auf und abgebaut worden. Ne? Ich meine, klar können sie jetzt hier kein neues Holz nehmen, aber so ein altes verranztes Zeug zu bekommen, ist ja auch so ein Thema. Hallo. Auf Wiedersehen, steht hier auf dem Stein. Bisschen Platz halten, wo sie verschwinden. Und die Holde sammelt wieder Kastanien. Hier sind auch noch, guck. Viele, viele. Noch nicht kaputt gefahren. Du hast doch noch Platz in deiner Tasche. Mein Handy ist da jetzt nicht drin. Kick, die ist auch noch gut hier, guck. Da sind dickere. Die eine wenigstens. Da noch eine, vielleicht geht die noch. Hier ist noch eine und hier, die sind noch was größer, guck. Die sind auch schön, die und jene, hier, da, zu klein. Hm? Ich habe sie gerettet, Retterman, bevor sie in den Gully fiel. Ja, siehste, wenn man jetzt guckt, hier oben die Nordwestallee und hier die Brungerststraße. Und diese Brungerststraße war ja damals die Fortführung der Kamperstraße, in der ja auch diese Kneipe war und wo auch die Feilenhauereien waren früher. Ne? Ich weiß noch früher, wo hier die Straße herging, wo man da abbiegen musste, bevor wir da aufgebaut haben. Genau, da war ja M. Penhong, das war ja die Kneipe in der Kamperstraße, wo die sich immer einen reingeschüttet haben, ne? Wenn sie hier aus dem Brungerst aus den Brüchen kamen. Das war also hier die zum Brungers und da hinten war ja da ganz hinten zu den Brüchen und oben die Eremitage. Aber hier, da kam man dann her, ja. Soweit zu unseren Erkenntnissen in Sachen Hollywald an der Steinhauer Abbruchkante. Die Wahlergebnisse könnt ihr euch selber suchen. Die Hütten auch. Geht's heute in Brungers dafür mit kloren schnellen Schritten. Ihr habt da schon was vorbereitet im Outro. Good Time heißt es. Hat 125 BPM, Beats per Minute. Und mit dieser Bombenschritt-Tierhilfe endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 240 vom 18.09.2025. Wir danken fürs Zuhören, bleibt gesund und uns gewogen und habt eine gute Zeit, eine good time.